Das Krähennest. Das Krähennest. Das Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Und läuft. Okay, gut. Ja, herzlich willkommen zur Teamsitzung der AG Öffentlichkeitsarbeit des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen der Piratenpartei Deutschland. Heute am 20. August 2021 um 21.02 Uhr. Das Pad ist im Chat, der Link dazu. Kommen wir direkt zur Genehmigung der Tagesordnung. Ist im besagten Pad, gibt es da Einwände oder Wünsche zur Änderung? Gut, das scheint nicht, dann ist die Tagesordnung genehmigt. Vielen Dank. Dann kommen wir zur Genehmigung des letzten Protokolls, nämlich das Protokoll vom 6. August 2021 von der letzten Sitzung. Ich hoffe, es ist euch noch bekannt. Habt ihr da Einwände, dass es nicht genehmigt wird? Damit wäre das Pad vom 6.8. genehmigt. Vielen Dank. Dann kommen wir zu den Mitgliederzu- oder Abgängen. Abgänge sind mir gerade keine bekannt. Sind euch welche bekannt? Nein. Das scheint nicht der Fall. Bei Zugängen hätten wir den Hergorn, der für Livestreaming und Twitch sich integrieren möchte. Dann soll der doch mal kommen. Er hat mir vor 2 Minuten geschrieben, gib mir 2 Minuten. Deswegen versuche ich hier schon die ganze Zeit in die Länge zu ziehen. Ach so. Wir können auch erstmal mit einem anderen Tagespunkt weitermachen. Hat jemand was dagegen, dass wir den Tagesordnungspunkt Mitglieder zu oder Abgänge nach hinten verschieben? Keine Einwände. Damit verschieben wir den Tagesordnungspunkt Mitglieder zu oder Abgänge nach hinten einfach. Gut, dann kommen wir zu den Teamberichten. Als erstes die Pressemitteilungen und Blogbeiträge, die erledigt sind. Da haben wir einmal eine Pressemitteilung für den Infoabend Gesundheit und Pflege, wichtige Wahlkampfhilfe, veröffentlicht am 7. August und den entsprechenden Link. Dann ein Blogbeitrag, nämlich die Ausschreibung Wahlkampfkoordination zur Landtagswahl in NRW 2022, veröffentlicht am 11. August, ebenfalls mit Link im Pad. Dann ein Blogbeitrag zur Großdemo gegen das geplante Versammlungsgesetz NRW, veröffentlicht am 10.8. Ein Blogbeitrag Brief an die Jugend von Wilk Spieker und Sam 1V, veröffentlicht am 12.8. Eine Pressemitteilung Piraten fordern sichere Fluchtwege und Klarheit für die afghanischen Geflüchteten in NRW, veröffentlicht am 17.8. Ein Blogbeitrag, die Ausschreibung zur AG Öffentlichkeitsarbeit, veröffentlicht am 18.8. Und zum guten Schluss eine Pressemitteilung, Unterricht in Präsenz, Piraten waren vor Hashtag Laschetwelle, veröffentlicht am 19. bzw. 20.8.2021. Gibt es zu diesen Blogbeiträgen und Pressemitteilungen jetzt irgendwas anzumerken oder Erwähnenswertes? Ich habe eine Anmerkung. Bitte. Mir wurde gesagt, dass der Header zu der letzten PM, diese Tafel mit der vierten Welle, so negativ ist, dass man das überhaupt nicht anklicken mag. Geht euch das auch so? Ich weiß nämlich auch nicht, wie man so einen Artikel mit einem positiven Header-Bild versehen soll. Ich glaube, das glaube ich auch, weil ich meine, das Thema, das kannst du nicht positiv rücken, egal wie du es siehst, von welcher Seite. Ich glaube, das ist, wie Isan schon sagte, der allgemeine Frust. Ja, sehe ich ähnlich. Ich glaube aber auch, also das Bild finde ich sogar eher passend, sogar noch, weil es eben durch diesen Tafel- und Kreide-Kontext da auch noch quasi die Schule gleich mit drin ist. Und ich denke mal, da sieht man es ja direkt. Und vor allem dieses vor dem Second einfach drüber geklebt. Super. Also ich wüsste jetzt nichts Besseres. Okay, ja, das hatte mich nur irritiert und deswegen wollte ich mal rumfragen. Also lassen wir das Bild, oder wie? Ja, sowieso. Es war auch nur eine lieb gemeinte Anmerkung. Na, das ist gut. Gibt es dazu sonst noch Anmerkungen? Dann haben wir einmal im Pad noch das Übersichtspad für den Texteingang. Ist halt ein Link, könnt ihr mal gerne reinschauen. Dann haben wir passend zu den Erledigten noch die offenen und geplanten Beiträge. Da haben wir einen, nämlich den Aufruf zur Demo gegen das Versammlungsgesetz am 28. August in Düsseldorf. Der entsprechende Link ist im Pad. Gibt es dazu Anmerkungen? Ja, ich hatte euch ja geschrieben, ich habe das Pad per Telegram noch an Wilk und Frank Herrmann geschickt und da auch schon positive Rückmeldung bekommen. Ich würde die Pressemitteilung gerne am Montag rausschicken und habe halt gesagt, die Zitate sollten dann bis Sonntagnachmittag drin sein. Das hört sich doch aber auch schon mal danach an, als würde da was vorankommen. Das ist super. Vielen Dank für eure Arbeit. Ich glaube, zur Demo kommen wir eh gleich nochmal im späteren Verlauf. Von daher gibt es sonst noch dazu Fragen. zu der Pressemitteilung jetzt. Das scheint nicht der Fall. Dann kommen wir zum sagenumwogenen Request-Tracker, der übrigens absolut scheiße ist. Da steht gerade nichts im Pad. Gibt es dazu Anmerkungen? Nee, da war nur das eine Ticket drin, wo jemand Werbematerial anforderte für seinen Kit und aber aus Thüringen ist. Das hatte ich, wie besprochen, schon weitergeleitet an die Thüringer Kollegen. Super, vielen Dank. Wo du das gerade sagst, da gab es auch noch ein zweites Ticket von einem Lehrer, der für seine Politikklasse was haben wollte. Der kam aber aus NRW, aber da hatte Wilk sich schon dran gesetzt. Der meinte, der wäre oft an der Schule. Ja. Gut, dann noch eine Bemerkung von mir. Bitte können wir bitte das System wechseln. Ich mag Request-Tracker nicht. So. Aber wenn da nichts weiter ist, würden wir zu Social Media kommen. Da steht oder, als... bitte, Wacko. Oder wir gehen jetzt nochmal zurück zu Mitgliederzugängen und Abgängen. Ich sehe es gerade. Der Herrgott ist da. Meine Güte. Liebe Freunde, wir haben Prominenz im Channel. Hat jemand was dagegen, wenn wir zu Mitgliederzu- oder Abgängen zurückgehen? Schau rein. Gut, dann springen wir in der Tagesordnung zurück und kommen zu den Mitgliederzu- oder Abgängen. Das Abgänge streichen wir, da hatten wir keinen. Mitgliederzugänge, da haben wir einmal den Hergon TV, der für Livestream-Twitch-Video sich hier in NRW engagieren möchte. Du hast das Wort, Hergon. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Die einen oder anderen kennen mich bereits. Ich bin der Hergon oder auch Harold oder auch Harry. Nennt mich, wie ihr wollt. Ich habe einen eigenen Kanal, den ich auch selber verwalte und möchte auch meine Expertise mit euch, den NRW-Lern, teilen. Guten Tag. Das war seine Vorstellung. Gibt es Fragen an Hergon? Sporträder ganz hin. Dankeschön. Ja, ich muss doch einmal tief durchatmen. Aber ich hätte tatsächlich eine Frage. Ihr habt ja irgendwie die Tage den Kanal einmal bespielt. Ich habe da auch kurz reingeguckt. Gibt es dazu dann im Nachhinein normalerweise nicht auch eine Aufnahme, die man sich nachschauen kann? Ich bin sehr unbedarft, was das muss man Medium angeht. Einstellen, je nachdem, wie man möchte. Wir haben es, glaube ich, ausgestellt da. Schrägstrich, der Fabian hat es ausgestellt. Ich habe ihm gesagt, wo der es das machen kann. Aber prinzipiell könnte man das auch anmachen, wenn wir das denn möchten. Ich hätte es angemacht, hätte ich gewusst, wo. Ich denke mal, am Anfang habt ihr jetzt da ein bisschen rumgespielt. Also erstmal da so ein bisschen herumgetestet. Ich weiß nicht, ob wir jetzt tatsächlich diese Aufzeichnung jetzt irgendwie noch alle haben müssen. Weil ich glaube, das ist mal ganz gut, da auch ein bisschen, bisschen Sandkasten-Feeling da drin zu haben. Ich meine, okay, klar, Twitch ist jetzt für euch beide nicht neu. Das ist mir auch schon inzwischen bekannt. Und ich freue mich auch super drauf, dass wir endlich mal wieder auch vielleicht dafür auch Content gewinnen können. Daher bin ich schon mal wirklich sehr, sehr, sehr, sehr glücklich, dass da jetzt auch jemand Erfahrenes da mit dabei ist. Vor allen Dingen auch gerade etwas, was jetzt auch in Richtung Video geht. Da hatte ich ja schon zu meiner Amtszeit ja gerne da was haben wollen und habe da schon rumgefragt und nachgehakt. Würde ich mich auch drüber freuen, da auch Content auch bald sehen zu dürfen und würde aber auch mich auch freuen, wenn auch bald bei Twitch dann auch dann demnächst Videos da sind, die dann auch im Nachhinein auch nochmal angesehen werden können, weil ich glaube, die meisten, die da drauf gehen, sind eher Umsteiger, als wir Leute dann von Twitch dann mit einkassieren. Daher, ich glaube, das wie nennt sich das, Zeitsouverän, genau, danke, das war's, weil das zeitsouveräne Sehen ist, glaube ich, da sollte man da trotzdem noch mit unterstützen. Ich hätte auch noch eine Frage an den Hergon. Wie bist du denn zu den Piraten gekommen? Erzähl mal. So ein komischer Opa Eichwald hat mich auf einmal angeschrieben und hat herausgefunden, wo ich wohne. Dieser Mann ist sehr gefährlich. Sehr mysteriös. Hast du Autogrammkarte? Ja, ich habe eine Autogrammkarte. Hast du vor, dich auch außerhalb jetzt hier von NRW oder zumindest in der AGÖA zu beteiligen oder jetzt ausschließlich in der AGÖA NRW? Ich meine, ich habe mich schon angefangen bei Gesundheit und Pflege habe ich schon mitgemacht. Ich mache bei WKO dort aktuell eigentlich mit. Ich schneide den Werbespot für den Wahlkampf dieses Jahr. Ich habe mich eigentlich für den Bundestags-Account beworben, aber das wurde mit einem, der Mitgliedsantrag ist ja noch nicht zurück, abgewendet. Ne? Ich warte ja seit 1,5 Monate, vielleicht 2 jetzt auf Bestätigung. Aber ja, ne, also ich glaube, erstmal bleibe ich scheinbar nur in NRW. Gezwungenermaßen quasi. Was für ein Werbespot? WKO, ich glaube, die besprechen das gerade auch. Werbespot für die Bundestagswahlen 2021. Der soll bis Ende des Monats fertig sein. Oh, und du hast den Job. Glückwunsch. Ja. Danke. Also ich habe noch ein paar Fragen zu Twitch, aber das kommt ja dann später nochmal in dem Protokoll. Von daher, ja, genau. Sollen wir über die Aufnahme kurz im Pad abstimmen? Würde ich sagen. Wenn keine weiteren Fragen mehr zu Hergon als Person oder zu seinem Willen hier mitzuarbeiten gibt, bitte ich jetzt alle Stimmberechtigten einmal im Pad für Ja, Nein oder Enthaltung zu stimmen. Gut, da alle Stimmberechtigten sich im Pad eingetragen haben. Ja, oder? Mika fehlt noch, aber ja. Das ist überraschungsarm, was da jetzt steht. Ja, Mika gibt's auch noch, bla bla. Ja. Damit haben wir ein Ergebnis und Hergon TV ist einstimmig in die AGÖA von Nordrhein-Westfalen aufgenommen worden. Herzlich willkommen. Dankeschön, Dankeschön. Ich werde meiner Amtszeit hier als Mitglied der AGÖA möglichst gut dienen. Küsschen geht raus an alle. Küsschen zurück. Oh. Ja, sehr schön. Also du darfst jeden zweiten Sonntag in der LGS putzen kommen. Nein, Quatsch. Also wenn es ansonsten jetzt den Mitgliederzu- oder Abgängen nichts gibt und keine Glückwünsche mehr für den Hergon, würden wir zurück zu Social Media kommen. Weil ich sehe gerade, da schreibt jemand beim Request-Tracker was rein. Dann würden wir der Form halber erst nochmal da zurückspringen. Da steht, also. Das gut. Hatte ich ja schon gesagt. Ja, du verwirrst mich, Vako, das weiß ich. Ja, das weiß ich. Dann kommen wir zu Social Media. Da haben wir einmal das Retweet-Tool mit der Frage, wie ist der Stand? Habt ihr mehr Infos dazu, wie der Stand beim Retweet-Tool ist? Soll ich es erzählen? Bitte, Isan, du hast die Bühne. Ein bisschen Applaus wäre jetzt aber auch gar nett. Aber okay, ich bin ja nur ich. Okay. Na, also geht's doch. Okay, der Harry hat, Sascha hat, und Harry, kostenlos das damals Teil aufgenommen und da ist auf. Das hört sich gut an, gratis ist immer gut. Das heißt, da kommt es jetzt auch ins Rollen, das ist super. Dann würden wir, wenn es zu dem Retweet-Tool keine Fragen gibt, weitergehen zu den Programmpunkten, also diese zu verbreiten. Da haben wir einmal einen Link zur Cloud. Ja, das sind diese Sharepics analog 12 Stück zu den Plakaten, die hoffentlich auch in NRW bald irgendwo hängen. Und das war halt meine Frage. Wir haben ja jetzt doch sehr umfangreich die Kandidaten vorgestellt, ob wir uns jetzt ein bisschen vielleicht noch auf das Programm fokussieren könnten, so auf Social Media. Ich weiß nicht, ob wir jetzt da zu allen 12 Bildchen was machen wollen aus dem Wahlprogramm oder ob wir uns hier vielleicht irgendwie so 6, 7 aussuchen oder ob wir die gar nicht benutzen wollen, diese Sharepics, keine Ahnung. Also ich persönlich würde schon sagen, dass wir die auch alle, also dass wir die zumindest irgendwie verwenden. Ich meine, wir haben noch genügend Zeit, um auch prinzipiell jeden zu verbreiten, auch gegebenenfalls mit einem Tag oder zwei Abstand. Das könnten wir dann ja so machen, so ähnlich wie halt mit den Kandidaten, dass wir alle 2 Tage einen Themenpunkt mit dem Bild posten und dann noch kurz schreiben, wir Piraten stehen so und so dafür, weil so und so und hier ein Link für mehr. Das fände ich, glaube ich, ganz cool. Piraten sind ja alles, jeder hinter jedem oder dann zum Teil mehrere. Ich habe die runtergeladen. Das ist immer nur ein Bild und es sind 3 Formate, Facebook, Twitter und ich meine Instagram. Weil dann könnten, das war also mein Kandidaten, quasi dann am anderen, aber ich habe mir gedacht, wenn da jetzt mehrere da wären. Also machen wir das dann so, dass wir die sozusagen genauso wie bei den Kandidaten einfach schalten. Sagen, wenn wir jetzt. Da kann auch mal jeden Tag ein Post raus, da hast recht. Gut, dann würde ich sagen, machen wir das doch einfach, dass wir die irgendwie planen. Am besten, ich meine, Isan, wir beide sind ja eh in engem Kontakt, dann besprechen wir uns wahrscheinlich später noch, wer das wie plant und in welchem Abstand. Also wenn ich kann mich... Sehr gerne, wenn du die Arbeit machen möchtest, dann müsstest du mir aber bitte, wenn du das sozusagen fertig hast, Bescheid sagen, damit ich das dann auch auf Facebook und Instagram vorprogrammieren kann. Du meinst Text? Ja. Ja, klar. Okay. Super, danke. Dann hätten wir da ja auch was geplant. Super. Wir kommen voran. Ich hätte noch eine Anmerkung, das habe ich vergessen, ins Pad zu schmeißen. Könnt ihr unsere beiden Ausschreibungen, Wahlkampfkoordination und Öffentlichkeitsarbeit auch irgendwie in so einem, weiß ich nicht, 3-4-Tages-Rhythmus immer mal wieder wiederholen? Oder ist das too much? Gerade abgehoben, was ging? Es geht um die Ausschreibungen WKO und Öffentlichkeitsarbeit. Muss ich auch ein? Das finde ich super. Ein Wahlkampf und ein Ausschreibung. Danke. Danke dir. Vielen Dank für die ganze Arbeit, Lisa, ne? Und ruh dich ein bisschen aus, nicht vergessen. Ich tagsüber. Das hört sich gut an. Dann würden wir zum nächsten Punkt kommen, wenn es dazu jetzt keine Einwände mehr gibt. Da steht dann im Pad 300 Euro für Social Media Werbung zur Bundestagswahl 2021. Die hat der Landesvorstand beschlossen und der AGÖANRW bereitgestellt. Und im Text heißt es, dass wir bestimmen dürfen, wie die, wo, wie lange, für was eingesetzt werden dürfen. So. Ja, genau. Der Antrag war ja von mir und ich freue mich, dass wir da ein bisschen Geld haben, um einfach mal zu probieren, was man machen kann, wie das dann auch technisch abzuwickeln ist, welche Hürden wir da überwinden müssen, weil da eine Kreditkarte oder sonst was angegeben werden muss, damit wir jetzt schon mal üben und nächstes Jahr im Landtagswahlkampf Bescheid wissen, wie das funktioniert. Und ja, ich weiß nicht, ob wir das jetzt heute machen oder im Laufe der Woche über Lattenrost, dass wir einfach mal sammeln, was man so machen könnte. Ich weiß, es ist nicht viel Geld, aber dass man das vielleicht möglichst breit streut über die verschiedenen Social-Media-Kanäle, damit wir da quasi Erfahrungen sammeln. Es sei denn, es sagt jemand, ich weiß genau, wie das funktioniert und mach das. Ja, ich glaube, das wäre am effektivsten, wenn wir uns da im Lattenrost kurz schließen. Ich kann ja so viel anmerken. Auf Twitter können wir als politische Partei keine Werbung schalten, weil die keine politische Werbung mehr machen, seit Jahren schon nicht. Wichtig ist Facebook und Instagram. Auf YouTube wird es schwierig, weil wir aktuell ja kein Werbevideo haben für NRW und das Bundesding noch nicht fertig ist und die das dann auch über den Bund wahrscheinlich machen. Man könnte noch überlegen, über Google Werbung zu schalten und hier die ganzen, es gibt ja noch ganz viele andere Plattformen, aber das können wir dann tatsächlich am Lattenrost besprechen. Ja, ich würde euch bitten, dazu vielleicht ein Pad aufzumachen und das dann immer zu ergänzen, wenn da neue Infos sind und dann kurz im Lattenrost Bescheid sagen. Aber Pad wäre mir auch ganz recht, damit wir das da auch einmal festgehalten haben. Dann denke ich mal, kriegen wir ein Pad. Super, danke Tatjana. Dann haben wir ein Pad, dann haben wir eine Idee. Wir klären es im Lattenrost. Dankeschön. Also, wir kommen heute super voran. Ich bin erstaunt. Dann haben wir das PPIC-Tool-Kandidierenden-Version, das Tool vom Stoppe. Wer hat das da reingeschrieben? Möchte wer dazu was sagen? Bitte schön, Isan, du hast wieder das Mikrofon. Ja, ich wollte die Frage, ich hatte jetzt eine ganze Reihe mit dem Alten, das Neue. Ich meine, es ist toll, nur diese Weiße kalt. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe mir das noch nicht so genau angeschaut. Ich hatte das auch schon unten in PET verlinkt zu unseren Werkzeugen, damit das nicht verloren geht, aber eben, wie gesagt, noch nicht geguckt. Das heißt, du hast dann links oder rechts hast du da ein Foto vom Kandidaten und auf der anderen Seite kannst du Text schreiben, aber nur mit Weiß als Hintergrund. Hat man mich jetzt verstanden oder war ich wieder abgehackt? Raus, was ich poste, ist das ins Mattermost, weil die. Ja, wollte ich gerade sagen, vielleicht besser im Lattenrost. Gut, im Lattenrost habt ihr das Bild. Ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst, Isan. Prinzipiell bin ich Fan von dem neuen Tool und würde, ich gehe sogar so weit, ich stelle das neue Tool über das alte, würde ich euch unterschreiben. Und deswegen würde ich das gerne mal in die Runde werfen, was die anderen zu diesem kalten, weißen Hintergrund sagen. Ob das in Ordnung ist, ob das ein No-Go ist, wie seht ihr das? Also ich würde es nutzen. Das ist ja jetzt sowieso nur für den Wahlkampf gedacht, sprich noch 5 Wochen. Da die anderen ja, also ich auch teilweise mitarbeiten, fände ich das eigentlich ganz gut, wenn das dann einheitlich ist. Der Kontrast ist natürlich gut bei Weiß, aber ich kann jetzt nicht einschätzen, ob das jetzt total fancy ist oder nicht. Also ich bin da emotionslos, aber danke der Frage. Ich wäre auch dabei zu sagen, dass wir das jetzt nutzen, solange wie es geht. Ist euch die Aufteilung Text? Ich finde es in Ordnung. Ich auch. Ist in Ordnung. Gut, dann weiß ich. Sehr schön. Helder sagt auch, dass... Bitte, was sagt der Helder? Ja, ich konnte es jetzt erst gerade sehen, also weil ich irgendwie hängt sich bei mir gerade der Lattenrost am Rechner auf, deswegen hat das jetzt ein bisschen gedauert, bis ich überhaupt das sehen konnte. Weil ich kenne das Wort in so einer Form nicht, aber ich sage auch, das ist in Ordnung, also auch mit dem weißen Teil, weil es eben ganz klar dann auch die Plakate auch wieder widerspiegelt. Also das, man kann daraus quasi auch die Plakate wieder erkennen und ich denke mal, das können wir dann auch ruhig beibehalten für den Wahlkampf. Wenn der Helder sagt, das ist gut, dann ist es gut. So, Diskussion beendet. Kommen wir weiter. Mumble-Ankündigungen. Da kann ich mir schon vorstellen, was das ist. Trotzdem würde ich gerne die Isan dazu sprechen, weil sie hat es ja eingetragen. Bitte. Ich, ja, ich habe ja auf dem, mein Gedanke war, die AGs, auch wenn die auf, soll ich wieder auf, weil auch die... Also auf jeden Fall die Sitzungen in NRW würde ich machen. Das wäre wichtig, glaube ich. Beim Bund müsste man abwägen, inwiefern. Also die Bundesvorstandssitzung müssen wir jetzt nicht unbedingt mit NRW promoten, ne? Aber so eine AG Pflege und Gesundheit, ne, wo dann unsere Spitzenkandidatin auch noch drin ist, die zum Beispiel schon. Ja, da wäre ich auch sogar auch für jetzt derzeit noch die Bundes-AGs zu promoten, die dann auch, ich sage jetzt mal sowieso, inzwischen schon ein Landesding gleich mitmachen. Ich glaube, wir können aber dann auch langsam irgendwann mal so einen schleichenden Übergang, wenn wir dann wieder Landessitzungen haben, und da hoffe ich ja immer noch drauf, dass die irgendwann mal zurückkommen, dass wir dann so einen schleichenden Wechsel dann immer stattfinden. Wenn, ich sage jetzt mal, sich auf NRW-Weite dann sich wieder in AG-Bildung trifft, dann ist das ja auch eher was Schönes, wo wir dann sagen können, okay, dann müssen wir halt nicht unbedingt die Bundestermine dann gleich mit dazu nennen. Und wie auch gesagt, also ich glaube, die Landesvorstandssitzung ist immer noch wichtiger als die Bundesvorstandssitzung für NRW zum Beispiel. Ja, sehe ich genauso. Unsere Sitzung, die Landesvorstandssitzung und dann von den AGs das, was auch definitiv regelmäßig stattfindet und wo du nicht 20 Mal nachfragen musst, ob das auch so ist und ob sich der Termin geändert hat. Ja, es würde keinem hinterherrennen. Das habe ich getan. Super, dann hätten wir das auch geklärt. Dann Isan, du hast das Go. Viel Spaß. Ja, geht in die gleichen, weil ich, na, also, wenn anderes Länder, auch für uns Relatsmarko oder jetzt Afghanistan, ist das okay, wenn wir dann auf, oder? Ach, wir sind doch eine Partei, wenn es für NRW auch Relevanz hat, dann unterstützen wir uns gegenseitig. Ja, Piraten halt zusammen, so. Ja, sehe ich genauso. Ich habe euch doch neulich sogar mal irgendwas von Brandenburg zum Please Retreat gegeben. Einfach weil das ein Artikel war zum Mauerbau und sonst gab es auch nichts und die Brandenburger haben das eigentlich ganz nett gemacht und dann kann man das doch auch retweeten, finde ich. Ist auch eine eigene, wenn ihr gerne. Super. Ein weiterer Punkt abgehakt. Dann haben wir, jetzt wird es lange dauern, den Punkt Twitch. Ich habe noch in Erinnerung, Vaku, du hast Fragen. Bitte. Danke. Ja, zum einen hätte ich gerne. Irgendwie so, wie gesagt, ich bin da ganz unbedarft. Ich habe das neulich zum ersten Mal überhaupt auf Twitch geguckt, ganz kurz. Eine Idee, wie das jetzt weitergehen soll. Gibt es dann da regelmäßige Termine? Wird da über unser Programm gesprochen oder ist das eher so lustig und leisure? Gibt es da bestimmte Vorstellungen schon, wie wir diesen Kanal dienen? Das ist das der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, Ober-Eichwald, ich hatte gesehen, dass die Zugangsdaten über diesen über unseren Request-Tracker reingekommen sind. Wir haben einen Zugangsverwalter, den Elder. Da müsstet ihr euch dann mal irgendwie austauschen, dass Elder da irgendwie die Zugänge bekommt und dann entsprechend weiter vergibt. Also zu letzterem, das kriegen wir hin. Schließe mich mit dem Helder nachher kurz. Das wird nicht das Problem sein. Zu deiner ersten Frage, vielleicht hat der Hergon da ja was zu sagen. Darauf hatte ich spekuliert. Oh je, oh je. Jetzt muss ich wach sein. Also, Tendenziell hatte ich mir vorgestellt, wenn man da was macht, erstmal wöchentlich ist immer eine, also von wie oft wöchentlich, ist eigentlich immer eine gute Sache, weil man dann nicht auf einmal komplett weg ist für eine längere Zeit und die Leute auch darauf eingestellt sind, dass man wiederkommt. Am besten sogar noch einen festen Tag, aber ich glaube, das wird ein bisschen zu viel. Was man schalten kann, da wir ja irgendwo auch neue Leute dazu gewinnen möchten, sollte man schon darauf achten, dass wir uns irgendwie interessant machen durch verschiedene Dinge. Twitch ist jetzt auch irgendwo eine Gaming-Plattform, das heißt, irgendwo wird Gaming angeboten werden. Wir sollten aber auch nicht den Fokus darauf verlieren, dass dort irgendwo Politik gezeigt und gemacht werden sollte. Das heißt, man müsste beides irgendwie miteinander vermischen oder beides anbieten, immer mal wieder. Entweder quasi was in Richtung Talkshows und ab und zu mal einen Gaming-Abend, wie auch immer, ist irgendwo in meinen Augen für diesen Kanal ein Way to go. Und was die Termine angeht, können wir das dann so koordinieren, dass auch entsprechend vorher über unsere Social-Media-Accounts dazu eine Werbung rausgeht? Weil du sagtest jetzt gerade regelmäßig, also einmal wöchentlich, aber auf den Tag festlegen ist schwer, dass wir das aber trotzdem irgendwie koordiniert kriegen, dass wir da vorher ein bisschen also Werbung für machen. Ich werde Fabian, der Fabian das ja mit mir macht, dann immer vor dem Sonntag, also vor dem Ende der Woche nerven, wann das nächste Mal, Junge. Weil ich muss meine privaten Termine auch irgendwo planen. Ich habe ja mache ja so Zeug auch privat. Entsprechend sollte das die Koordination dort kein Problem sein, weil die Koordination sowieso stattfinden muss. Und da der liebe Fabian sowieso Zugang zu gewissen Piratenpartei NRW Twitter-Account hat, sollte das öffentliche Posten davon, dass wir an Tag XY um Uhrzeit Z live gehen, nicht das Problem sein. Okay, danke. Fabian nerven finde ich immer gut. Finde ich auch, der hat's verdient. Wie muss ich das jetzt verstehen? Ich liebe dich doch, das weißt du. Wir haben zusammen in ein Bett geschlafen, Tichi. Heute nicht in der Sitzung. ja, gut. Ich schneide das nicht raus, nein. Gut. Aber wird aufgezeichnet. Ja, guten Morgen. Fabian schnarcht sehr laut. Hä, gar nicht. Gut, bleiben wir beim Thema. Wir haben das mit Twitch geregelt. Die Zugänge gucke ich gleich. Das Helder, die bekommt. Wo wir gerade dabei sind, wie machen wir das? Darf der Hergon jetzt als offizielles AGÖA-NRW-Mitglied den Zugang zum Twitch-Account von NRW bekommen? Hat da jemand einen Einwand? Anscheinend hat niemand einen Einwand dagegen, dass Hergon den Zugang bekommt. Somit wird das im Laufe der nächsten 2 bis 3 Tage geregelt. Dann hat er den Zugang zum Twitch-Account. Das wird dann schön vermerkt. Über Elder natürlich. Genau, meinte ich mit vermerkt, dass das irgendwo festgehalten wird. Dann kommen wir weiter zu den Zahlen. Muss ich mich ja ein bisschen entschuldigen, ich habe vergessen, sie einzutragen. Danke an denjenigen, der es getan hat. Immer gern. Hey, du warst es, super, vielen Dank. Facebook, da haben wir 5150 gefällt mir Angaben bzw. Abonnenten. Das sind 19 mehr als vorher. 226 Aufrufe, 596 Interaktionen und eine Reichweite von 7024. Das sieht solide aus. Bei Twitter haben wir 90 Tweets gehabt. Das ist ein Minus von 26,2%. Ist in Ordnung. Impressionen hatten wir 211.000. Auch minus 29%. Das kann man dann in Relation bringen mit den weniger Tweets gleich weniger Impressionen. Das ist alles in Ordnung noch. Profilbesuche knapp 4000, ist auch ein kleines Minus. Erwähnungen rund 600, da haben wir sogar ein Plus von 2,9%. Und Follower haben wir aktuell 21.500 ungefähr, da haben wir ein Plus von 34 gemacht. Das schaut gut aus. Bei YouTube haben wir 174 irgendwas, ich weiß es nicht. Eine Wiedergabezeit von 7,7 Stunden, das ist plus minus null, und wir haben 590 Abonnenten, das ist ein Zuwachs von 2. Da ist noch korrigiert, wir hatten 174 Aufrufe, das ist minus 6, ist daran geschuldet, dass wir da aktuell sehr inaktiv sind und keinen Content produzieren, was aber dann gegebenenfalls durch Livestreams ja wieder ein bisschen mehr werden könnte, wenn man beispielsweise Highlights oder so aus den Livestreams da hochlädt. Das kann man ja dann spontan entscheiden. Gibt es dazu Fragen zu den Zahlen oder zu den einzelnen Plattformen? Insta fehlt noch. Marco, du hast recht. Meine Güte, was würden wir ohne dich tun? Eine Minute. Ihr werdet aufgeschmissen. Das sowieso. Ohne dich wird der Laden hier ja nicht laufen. Marco, du machst das so toll, du solltest mal für den Vorstand kandidieren. Schon mal drüber nachgedacht? Ja. Ich weiß nicht, Mika wollte vielleicht auch was zu Insta sagen. Mika, möchtest du was zu Instagram sagen? Anscheinend nicht. Also, bei Instagram haben wir 799 Abonnenten. Erreichte Konten haben wir 615. Das ist plus 17% im Vergleich zum Vormonat. Wir haben Interaktionen 124. Das ist ein Minus von 31%. Die Abonnenten ist ein Plus von 0,3%. Die meisten kommen aus Köln, gefolgt von Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Duisburg, falls es wen interessiert. Wir hatten 3 Feed-Beiträge und 10 Stories und Profilaufrufe 312. Das ist ein Plus von fast 250%. Die Zahlen trage ich gerne gleich nach im Pad. Gibt es dazu Fragen? Das einfach nur ein Danke für eure Arbeit, Herr Obereichwald und Frau Isand. Ich fühle mich auch sehr geehrt. Vielen Dank für das Danke. Da vielleicht noch kurze Anmerkungen allgemein zu den Plattformen. Wir haben ja eine laufende Ausschreibung auch für Facebook und Instagram und allgemein für alle Plattformen. Also vielleicht mit ein bisschen Hoffnung haben wir da bald auch mehr Unterstützung. Hoffen darf man ja. Gut, aber wenn da nichts weiter ist, kommen wir zur Webseite NRW. Da haben wir weiter die Aufräumaktion. Ich habe, muss ich gestehen, manche Sachen da nicht eingetragen, sondern die Vaku direkt genervt, auch um 23 Uhr nachts noch. Hat sie alles schön gemacht. Also danke, Vaku, an dich für deinen Einsatz. Aber wenn ihr noch irgendwas Veraltetes findet oder sagt, das hat auf dieser Webseite nichts mehr verloren, gerne in dieses Pad eintragen. Das wird dann irgendwann entfernt. Und dann haben wir einen beschlossenen Umbau der Startseite. Ein Link dazu ist im Pad. Ja, das hatten wir in der letzten Sitzung beschlossen, dass wir das nach Mikas Beispiel ändern wollen. Das Problem ist, hat Mika ja auch reingeschrieben, ihm fehlen da noch die Zugänge. Ich hatte auch den Daniel ja noch zweimal drauf angesprochen, aber da irgendwie auch keine Rückmeldung bekommen. Deswegen habe ich jetzt mal eine ganz dumme Frage in die Runde. Beim letzten Mal wurde gesagt, wir müssen ein Ticket an die AG Technik schreiben, damit er Zugang bekommt. Er braucht ja eigentlich nur normalen Admin-Zugang. Elder, können wir den nicht selber vergeben? Müssen wir da tatsächlich? Also ich meine, es gibt das Ticket an die AG Technik, aber wie man sieht, dauert es ja anscheinend sehr lange. Also ja, zum einen erstmal technisch gesehen können wir ihn auch, also ich sehe auch, Vaku, du bist ja auch Administrator, wir können ihn hier mit reinholen und auch als auch Administratorenrechte dann auch geben. Wenn es dann Beschluss für gibt, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Den Beschluss haben wir ja vor 2 Wochen ja getätigt. Ja, dann würde ich das doch vorschlagen. Dann müssten wir uns mit ihm nochmal kurz schließen wegen der E-Mail-Adresse. Ja, ich hörte gerade den Einwand. Ich glaube, da ging es auch um die Piratenpartei NRW, E-Mail-Adresse. Und da, die braucht er dann von der AG Technik. Die geht nicht ohne. Und stimmt tatsächlich, ich sehe auch gerade, alle Administratoren sind auch alle mit Piratenpartei NRW-Adresse. Wenn es einen Trick gäbe, das zu umgehen, können wir das aber machen. Also Mika hat eine Piraten-RE-Adresse. Vielleicht kriegen wir es damit ein bisschen, ich sage es mal, ein bisschen gerade gezogen. Magst du das mal versuchen? Ja, kann ich mal machen. Das wäre super. Weil das war jetzt die, was wir beschlossen haben und wo wir jetzt auch die Texte zu haben, das ist eine Umstellung eigentlich zur Bundestagswahl. Nach der Bundestagswahl müssen wir uns schon wieder neue Blöcke überlegen und deswegen wäre das halt gut, wenn das jetzt noch umgestellt werden könnte, so schnell wie möglich. Gut, der Helder guckt jetzt, glaube ich, nebenbei schon direkt. Das ist gut. Ja, der macht sogar schon. Helder, du bist ein Held. Held, verstehe. Gut, gehen wir weiter im Protokoll. Ich bin auch schon ein bisschen müde, mein Gott. Das heißt, MS Now bekommt einen Zugang zur Landeswebseite, um das umzustellen. Wer sich angucken will, das Beispiel packen wir auch einfach nochmal direkt ins Redaktionskonferenz-Pad selbst, würde ich sagen. So, der Link dazu ist im Pad. Dürft ihr euch gerne anschauen. Es ist der Mika leider gar nicht mehr in der Runde, der kann dazu jetzt gar nichts mehr sagen, aber er kriegt den Zugang, das läuft, super. Er hat noch angemerkt, dass er keinen Zugang hat, gut. Elder, wenn das klappt, sagst du ihm dann Bescheid? Ja, er dürfte jetzt schon Mail bekommen haben. Sehr cool. Super, dann haben wir einen Beschluss des LAFOs NRW von März 2019. Soll ich was dazu sagen? Ja, bitte, du hast das Wort. Ja, es ist ein altes Ticket, also von 2019. Das habe ich noch gefunden in der Vorstandsumgebung unseres Request-Trackers. Da geht es ganz einfach darum, dass man halt für bestimmte, auch gerne genutzte Sachen eventuell doch irgendwie eher Open Source oder eher datenschutztechnisch besser ausgestattete Tools weiterempfiehlt. Und die Beispiele, die auch noch zu dem Antrag gehörten, das Doodle da wegzunehmen aus dieser Seite und den Google Maps Link wegzunehmen, das habe ich jetzt erledigt. Und zwar habe ich das Doodle ersetzt. Ihr könnt da mal auf die Seite klicken, Arbeitsweise durch den Selektor. Keine Ahnung, warum da 3 R sind. Das ist ein Piratentool, was mindestens die gleichen Funktionen anbietet wie das Doodle. Dabei ist mir aber natürlich aufgefallen, dass diese Seite Arbeitsweise extremst überaltet ist. Also wenn ihr die mal anklicken wollt, ich glaube, Liquid Feedback können wir da rausnehmen. Das ist nur vorübergehend. Kommt wieder. Ernsthaft? Jawohl, naja, wenn das Bio da ist, können wir es rausnehmen. Naja, also es funktioniert ja zurzeit nicht. Also von daher würde ich es eigentlich gerne streichen. Ich würde auch zumindest den Text, was die Mailinglisten angeht, etwas verändern, weil ich glaube, die werden nicht mehr so häufig genutzt. Was dringend rein müsste, wäre das Lattenrost, also die Beschreibung, wie wir da kommunizieren. Was ich auf der Bundesseite noch gesehen habe, war das Forum. Ich hasse das zwar, aber Ehrlichkeit halber gehört es dazu und auf diese Seite. Und Twitter und Identica würde ich da sowieso wegnehmen. Also Identica gibt es gar nicht mehr in dem Sinne. Und ich finde, dass wir ohnehin schon genügend über Twitter und Twitter-DMs arbeiten. Wir müssen das nicht auch noch anpreisen auf so einer Seite. Was haltet ihr davon? Gibt es da Zustimmung oder... Stimme ich zu, bin ich voll dabei. Finde ich gut. Zustimmung. Den IRC habe ich auch noch in dem Piratenkontext genutzt. Aber den gibt's nach wie vor. Man kann den ja vielleicht in der Seite ganz nach unten packen. Okay, dann werde ich mich dieser Seite mal widmen. Wenn ich da Hilfe brauche, was Texte angeht, sage ich Bescheid. Danke. Super, vielen Dank für deine Arbeit, liebe Vaku. Ach, sehr gerne. Wie gesagt, kandidier mal als Vorstand. Du würdest bestimmt gewählt werden. Ja. Das ist sowieso, das sind wir alle, wisst ihr doch. Ja, aber ich hab's schriftlich. Du musst wieder an, ne? Ja, das hat man als 2V an, sich anzugeben, ne? Weißt du doch, Isa. Nicht so wie wir beisitzen, ne? So, dann würden wir zum Krähennest kommen. Da steht gerade nichts drin. Gibt's dazu Infos, wie aktuell der Stand ist? Also ist durchaus möglich, dass Mika da immer noch ein bisschen weiter dran rumbastelt, weil da ja ganz viele Links kaputt waren und er immer mal wieder schaut, ob er da wieder was herstellen kann. Ansonsten kommt da momentan ja nichts anderes als die Sitzungen von uns hier und vom Landesvorstand. Also nichts Neues. Wenn jemand mal eine Sitzung aufnehmen will oder was podcasten will oder so, willkommen. Ich glaube, der Hergon und ich, wir bekommen einen tollen Podcast für die Piraten hin, oder? Was sagst du, Harold? Ja, das kriege ich hin. Marco, du hast uns 2 im Boot. Du kriegst einen tollen Piraten-Podcast. Yay! Ich bin der Fabian, ich bin auch dabei. Das wird toll. Sie kennen mich. Ah, ihr habt es nicht vergessen, ne? Tja. Niemals. Niemand vergisst das. Niemand. Gut, jetzt mache ich mir wieder Sorgen, dass ihr auch andere Dinge von mir nicht vergesst. Okay, egal. Ja, das heißt, ihr bekommt eventuell einen Podcast von Harold und mir, vielleicht auch mit Gästen. auch auf Bundesebene oder Saarland oder SH, wer will, keine Ahnung. Wir schauen mal, ihr kriegt dann mehr Infos demnächst. Das läuft. Oder einmal du sagst Bundesebene. Aber bedenke, dann kommt so ein Sebastian Alscher und sagt, ist kein Mitglied. Na, also der hat hier ja nichts zu sagen in NRW. Wenn ich sage, wir holen ein paar Leute aus Bund für NRW-Interview, dann ist das geschriebene Sache. Dann gibt es da kein Ja, Nein, vielleicht. Dann wird das gemacht, ja. Willkommen in NRW, mein Lieber. Wir haben hier unsere eigenen Regeln. Das ist ja Anarchie hier. Wie können wir es nur wagen, uns dagegen zu stellen? Ja, und verrückt. Hier gefällt es mir immer mehr. Willkommen bei den Piraten NRW, Hergon. Ja, dann kommen wir zu Veranstaltungen, Termine, Aktionen. Da haben wir die sagenumwogene zweite Großdemo gegen das Versammlungsgesetz NRW in Düsseldorf am 28. August 2021. Ich lese das nochmal die anderen vor. Da haben wir dann noch die Bundestagswahl am 26. September und die Aufstellungsversammlung zur Landtagswahl 2022 in Herne am 23. und 24. Oktober. Die ist beschlossen. Feste Sache. So, ich denke mal, zur Großdemo haben wir jetzt Gesprächsbedarf. Also bitte, wer will? Marco, willst du sagen, wie wir da in welcher Form öffentlich auftreten? Nein. ehrlich gesagt hat das, glaube ich, gar nicht so viel hier in der Sitzung zu suchen, oder? Und außerdem haben wir noch ein paar Fragezeichen. Okay, gut. Also wir haben einen eigenen Pirat-Blog, sagt der eine, der andere wusste davon nichts. Der eine sagt, wir haben auf der Zwischenkundgebung einen Redeslot für die Piraten und das macht der Frank Herrmann. Der Frank Herrmann wusste aber nichts davon. Und weil wir einen eigenen Blog haben, haben wir überlegt, ob wir denn vielleicht irgendwie noch einen Lauti oder ein Gefährt bekommen. Da hat uns der ISELF das gläserne Mobil organisiert, was irgendwo aus dem Norden dann für 24 Stunden runterkommen kann. Kostenlos für uns, weil das Wahlkampfbudget des Bundes da greift. Aber das Bündnis überlegt noch, ob das Sinn macht. Die meinen, dass die Demo dieses Mal doch wesentlich kleiner wird als letztes Mal. Und es gibt schon drei Lautis und ein viertes brauchen sie nicht. Dann habe ich nur rückgefragt, ob das Mobil trotzdem kommen kann, weil es muss ja angemeldet werden. Die Polizei ist da immer so ein bisschen nickelig in NRW. Und da habe ich aber noch keine Rückmeldung. War das, was du hören wolltest über Eichwald? Es war genau das, was ich hören wollte, Marco. Also, puh. Verständnis, wir haben einen eigenen Blog, oder? Ja. Okay, gut. Ich wollte nur sagen, ich bin auch vor Ort. Das heißt, wir können ein direktes Live vertweeten, verfacebooken, verinstagram garantieren. Fantastisch. Wenigstens etwas, was funktioniert. Also, wenn eins funktioniert, dann ist es die AGÖA, auf die es immer Verlass ist. Das weißt du doch. Gut, gibt's zu den drei Terminen irgendwas anzumerken sonst noch? Ja, ich hätte falls gläsern, wenn es das Argument ist auch. Die Frage ist, was kann man da noch? Also ich hätte ohnehin angeregt, dass wir die Plakate nehmen, und zwar die Systemplakat mit der Kamera, und damit die Glasfront vorne auf jeden Fall zupappen, weil ich auch ein bisschen Angst habe, dass wenn es da wieder zu Problemen kommt auf der Demonstration, dass das Ding halt eben aus Glas ist. Out. Ansonsten ist ja auch das Führerauto ein Piratenauto, also es macht auf jeden Fall was her, wenn das Ding mitfahren darf, aber wie gesagt, das ist noch nicht geklärt. Ja, wegen der ja, also dieses Bündnis hat eine Aktions-AG, so schimpft die sich, die organisieren diese Demo und die müssen uns jetzt sagen, ob das mitfahren darf oder nicht. Gut, gibt es noch weitere Sachen dazu? Das ist schon nicht der Fall. Dann kommen wir zum Punkt Organisatorisches. Da haben wir einmal Artikel online stellen auf dem Blog Auffrischung für mich. Wer ist dafür verantwortlich? Wer hat das reingeschrieben? Ich kranze. Ich mal wusste. Vaku, ich hatte dir angeboten, du das dann auch noch, wenn du das annimmst. Du kennst. Ja, sehr gerne machen wir das. Hast du denn schon Zugang? Nein, auch noch. Ich wollte das und wenn das annehmen. Ja, also es macht ja in jedem Fall Sinn, dass du einen Zugang hast, auch damit du dann die Blogbeiträge freischalten kannst, zusammen mit Twitter zum Beispiel. Das haben wir auf Bundesebene auch teilweise so gemacht. Das wäre mir auf jeden Fall schon mal lieb. Und eine Online-Schulung können wir dann auch später machen. Ja, klar, kein Problem. Alles klar ist. Welches der erste Schritt? Der Zugang. Ich habe jetzt gerade nur halb mitgehört, aber hier ging es jetzt um die Webseite, oder? Ja. Ja, mache ich jetzt auch gleich fertig. Kleiner Blick, weil ich glaube, du hast auch schon Zugang, also ich glaube, du hast einen allgemeinen Zugang schon zur Webseite sowieso schon drin, nur halt nicht als Admin oder ähnlichem. Würde ja auch Redakteur reichen, also. Kenn mich aus, aber eventuell nochmal ausbessert, wenn ihr das kriegt. Ich glaube, das ist soweit auch geklärt, Ober-Eichwald. Ja, hi. Okay, dann hätten wir das auch geklärt. Sehr schön, dann kommen wir zum Punkt Sonstiges. Da haben wir einmal die Wahlkreiskandidatinnen und den entsprechenden Link. Ja, ich hier will was sagen. Na, muss ich mir aber überlegen, ob du darfst. Weil du es bist. Komm, mach. Danke dir, danke. Da fehlt immer noch ein Link zu irgendwas unserer Direktkandidaten auf unserer Bundestagsseite. Und ich habe mir jetzt gedacht, das Einfachste wäre, jetzt einfach ins Wiki zu verlinken und habe auf diese Wiki-Seite geguckt. Die ist natürlich nicht so schön. Die würde ich dann, also da würde ich dann eine andere nehmen. Das ist ja nur eine Arbeitsseite. Ich war jetzt aber schon wieder irritiert, weil da schon wieder Leute stehen, von denen ich gar nichts weiß. Vielleicht könnt ihr das mal anklicken. Ich mache das auch gerade mal. Krishna und Philipp, also Krishna ist da gar nicht und Philipp, ja, sollten wir vielleicht nicht mit werben. Also wenn ich eine schlechte Wiki-Seite mache, wo einfach nur die Namen stehen und die Wahlkreise, finde ich das eigentlich ausreichend. Und dann würde ich den Philipp da natürlich auch draufschreiben. Aber Krishna ist gar nicht gewählt, ne? Ja. Okay. Gut, also dann würde ich das so machen, auf eine Wiki-Seite verlinken, es sei denn, es sagt irgendjemand, nee, ich will das schöner haben auf der Webseite mit Bild und so, dann müssten wir die halt mal ansprechen, damit wir die Informationen bekommen. Ja, jetzt sagt keiner was, ne? Ja, dann mache ich weiter. Also da haben wir dann auch einen Plan, das ist gut. Dann kommen wir zu den Infos für unsere Webseite sammeln, der Link. Dann wären wir bei den Werkzeugen und Links in Arbeit. Na nee, gar nicht, aber organisatorischer Punkt, da verändert sich eigentlich recht wenig. Gibt es dazu irgendwas anzumerken? Außer, dass jetzt bei dem Stoppeltool aktuell die Bundestagswahl 2021 Edition ist. Das scheint nicht der Fall zu sein. Gibt es zu irgendeinem Punkt in dieser Sitzung noch irgendwas anzumerken? Fragen, Kritik, Ideen, Vorschläge, irgendwas? Dann kommen wir nämlich zum nächsten Termin. Der ist am 3. September um 21 Uhr, wie immer hier im NRW-Mammel, in der AGÖA NRW. Ich freue mich über euer Einschalten und würde damit die Sitzung um 22.09 Uhr beenden. Vielen Dank. Danke dir und nochmal ein herzliches Willkommen an den Herrn Hergorn. Dankeschön. Das Krähennest. Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen.